Wer hat eigentlich das Schwein erfunden oder die Brokkoli? Schon die Frage weckt Verwunderung. Pflanzen und Tiere werden nach allgemeinem Verständnis allenfalls entdeckt und dann möglicherweise noch gezüchtet durch die Tätigkeit von Generationen von Landwirten. Für Bauernpräsident Gerd Sonnleitner ist die Patentierung von Pflanzen und Tieren aus konventioneller Zucht schlicht nicht vorstellbar. Wenn dieses sogenannte Schweinepatent genehmigt würde, wäre das ein riesiger Sündenfall, weil nämlich dann wären Gene und Genabschnitte plötzlich Eigentum eines Konzerns, aber nicht mehr Eigentum der ganzen Menschheit, sprich der Allgemeinheit. Und das würde in der Praxis dann bedeuten, bis jetzt kann jeder frei züchten mit den Genressourcen, die auf der Welt vorhanden sind. Dann müsste man aber zuerst diese Firma, den Patentinhaber, fragen, darf ich mit diesem Gen weiter züchten? Und der kann es einem erlauben oder nicht. Oder man muss dafür hohe Gebühren und Lizenzen bezahlen. Doch Agrarunternehmen haben sich bereits hunderte von Patenten für Pflanzen und Tiere gesichert. Längst nicht nur auf gentechnisch veränderte Arten, sondern auch und immer mehr auf konventionell gezüchtete Lebewesen. Zur Erfindung werden sie etwa dadurch, dass ein neues genetisches Analyseverfahren angewandt worden ist. Zum Beispiel beim umstrittenen Schweinepatent, bei dem es um ein Gen geht, dessen Träger als Ferkel schneller Fett ansetzen. Was daran neu ist, sagt Rainer Osterwalder, Sprecher des Europäischen Patentamtes. Das Neue liegt in dem Verfahren, das es dem Landwirt ermöglichen soll, in möglichst effizienter Weise hier herauszufinden, ob zwei Schweine sich besonders gut für die Züchtung mit Blick auf ein verbessertes Fleischproduktionsverfahren eignen. Gelten soll das Patent nicht nur für das Verfahren, sondern auch für Schweine, die mit seiner Hilfe gezüchtet worden sind. Es gibt eine Fülle ähnlicher Patente. Ein Schritt der Züchtung und Auswahl wird mit einem neuen technischen Verfahren verfeinert, oft durch Genanalysen. Befürworter argumentieren, das Verfahren sei geistiges Eigentum seines Entwicklers. Ohne einen rechtlichen Schutz würden Erfindungen unterbleiben, die Tiere und Pflanzen ertragreicher und unsere Ernährung gesünder machen können. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bläser argumentiert, Patente auf Leben dürfe es zwar nicht geben. Was anderes ist aber die Frage, ob bestimmte Verfahren zu erkennen von bestimmten Genstrukturen patentrechtlich geschützt werden müssen oder können oder nicht. Wenn Sie zum Beispiel ein Verfahren entwickeln, wo man aus einer gewissen Distanz oder durch einfache Analysen von Blut oder sonstigen Bestandteilen erkennen kann, welche Zuchteigenschaften ein Tier hat, dann ist das ein Verfahren, was letztlich aber nicht ein Patent auf das damit gezüchtete Tier hervorbringen darf. Und da trennen sich die Geister. Umstritten ist auch die Reichweite solcher Schutzrechte. Patentierte Schweine etwa unterscheiden sich in keiner Weise von Artgenossen, die das gleiche Gen haben. Zur Kasse gebeten werden diejenigen, die patentierte Tiere und Pflanzen weiterzüchten und vermehren. Kritiker fürchten deshalb, dass wenige große Agrarkonzerne sich Rechte an immer mehr Nutzpflanzen und Tieren sichern. Eine freie Züchtung werde unmöglich, sowohl für Landwirte als auch für kleinere Zuchtunternehmen, die nicht die Kapazitäten für eine eigene große Rechtsabteilung haben. Auch wenn vielen Politikern die Absage an Patente auf Leben leicht von den Lippen geht, zu einem kompletten Stopp von Biopatenten wird es wohl nicht kommen. Von der Anhörung erhofft sich Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner Argumente für oder gegen eine Einschränkung von Biopatenten. So könnte etwa die Schwelle erhöht werden, um missbräuchliche Anmeldungen zu verhindern, bei denen die technische Neuerung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Auch Ausnahmen und Privilegien für Landwirte, die mit patentierten Lebewesen arbeiten, könnten weitergefasst werden. Zudem stellt sich die Frage der Kontrolle. Patentämter leben davon, Schutzrechte zu erteilen, nicht davon, sie zu versagen. Es stellt sich deshalb auch die Frage, ob die Ämter zu bereitwillig Anträge genehmigen, die nach geltendem Recht gar nicht genehmigungsfähig wären. Gerichte sind häufig dieser Ansicht. Gerade bei Biopatenten haben Einsprüche relativ oft Erfolg.